Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Hallo liebe Freunde des VfL Wolfsburg, liebe Freunde des Wölferradios, herzlich willkommen zur Saison 2016-2017. Ja, vielen, vielen Dank für euren Zuspruch, euer Feedback. Wölferradio gehört für ganz viele offenbar mit dazu und das finde ich ganz klasse, deswegen starten wir natürlich dieses Jahr auch wieder voll durch. Den Anfang macht ein Special oder wie man bei der Tour de France sagen würde, ein Prolog. Hat der VfL Wolfsburg keine Identität? Stark diskutiertes Thema in dieser Sommerpause. Der Fall Julian Draxler und die Folgen, der Alle-Wollen-Weg-Club aus Wolfsburg, stark diskutiert, schlechte Schlagzeilen für uns alle. Und dieses Thema werde ich unter anderem diskutieren mit Carsten Arndt von Eurosport.de und natürlich mit euch, die ihr mir geschrieben habt. Wölferadio Spezial. Und da kommen wir natürlich nicht umhin, über den Transferhammer schlechthin zu sprechen. Mario Gomez, Nationalspieler, Nationalstürmer, ehemaliger Bayern und Stuttgart, Superstar, Torschützenkönig aus der Türkei, kommt zum VfL Wolfsburg zur kommenden Saison. Ja, und da kann man sich fragen, es passt wie die Faust aufs Auge sozusagen, auch auf das Thema der heutigen Sendung. Nämlich, ist er der Heilsbringer im Sturm, der sich tatsächlich für Wolfsburg entschieden hat? Oder ist das jemand, der nur guckt, dass er vielleicht noch sein Marktwert steigert, um im nächsten Jahr wieder wegzukommen? Die Fans sind erstmal euphorisiert, was ich gesehen habe. Ich glaube, Mario Gomez bringt alle Fähigkeiten mit, um uns auch weiterzuhelfen. Die Frage ist halt, gebranntes Kind scheut das Feuer. Wir wissen alle, was letzte Saison los war. Gerade was auch mit unseren Nationalspielern los war, das hatten wir uns durchaus anders vorgestellt. Jetzt müssen wir natürlich erstmal so fair sein und Mario Gomez den Kredit geben, dass er überhaupt erstmal ein Spiel macht und erstmal ein paar Spiele macht und schauen, ob er tatsächlich die erhoffte Verstärkung ist. Erstmal sage ich herzlich willkommen im Wolfsrudel. Ich finde auch, dass Klaus Allofs da einen guten Job gemacht hat. Viel hat man nicht mitbekommen. Man hat eigentlich gedacht, dieser Transfer käme sowieso nie zustande. Jetzt wird er Wirklichkeit und wir sind alle sehr, sehr gespannt auf den Spieler Mario Gomez und wie sehr er uns tatsächlich weiterhilft. Es passt sehr, sehr gut in die heutige Sendung, denn wir wollen uns mit dem Thema Identität beschäftigen. Identifikation mit dem Verein. Wofür steht unser Verein? Wofür soll er vielleicht auch stehen? Wo können wir uns hinentwickeln? Und vor allen Dingen auch, welche Spieler in der Mannschaft sind bereit, diesen Weg mitzugehen? Und da fand ich ganz interessant, was unser Manager Klaus Allofs beim Stadionfest, beim Familien- und Fanfest am vergangenen Sonntag gesagt hat. Denn da habe ich ganz genau hingehört. Wir wollen Erfolg haben, aber Erfolg hat man auch nur, wenn man als Mannschaft funktioniert, wenn man sich mit seiner Mannschaft, in dem Fall für den VfL Wolfsburg, total identifiziert. Und dann kann man vieles erreichen. Dann kann man über sich hinauswachsen, dann kann man lernen als Einzelner, man kann als Mannschaft ganz eng zusammenwachsen und großartige Erfolge haben. Das haben wir auch in den letzten Monaten gezeigt. So, und nach den Kriterien haben wir so ein bisschen geschaut. Sind das Spieler, die Wolfsburg so ein bisschen spüren, die Geschichte hier verstehen, die wissen, dass das was ganz Besonderes ist. Und ich glaube, dass wir das gefunden haben. Das heißt, unter diese Kategorie sollte eigentlich auch Mario Gomez fallen und ist entsprechend auch nach seinem Charakter ausgewählt worden und dass er sich mit Wolfsburg identifiziert. Aber auch die anderen Neuzugänge hat Klaus Allofs beim Stadionfest gleich mal mit in die Pflicht genommen und auch betont, dass sie die Eignung des neuen, Anführungsstrichen, Wolfsburger Weges mitgehen wollen. Jakub Lasikowski, ich glaube, ein sehr gutes Beispiel dafür, der sofort Feuer und Flamme war, als wir über unsere Ziele gesprochen haben. Was wollen wir hier in Wolfsburg erreichen? Wie wollen wir es erreichen? Und der hat gesagt, da möchte ich gerne mitmachen. So, bei Jeffrey Brummer, jemand, der der in der Champions League in den Spielen gegen PSV Eindhoven immer zu den Besten gehörte, wo man gesagt hat, wenn wir den kriegen könnten, das wäre toll. Und wir waren nicht, dass wir überrascht waren, aber wir waren schon, er hat gedacht, das wird sehr, sehr schwierig werden, ihn zu überzeugen. Und es hat dann doch geklappt. Also da sind wir sehr froh. Daniel Didavi, das hat recht früh schon funktioniert, dass wir ihn überreden konnten, hier den Weg nach Wolfsburg anzutreten. Und ich glaube, das sind alles erfahrene Jungs, die uns richtig weiterhelfen. Und bei den Jüngeren, klar, da ist es natürlich so, dass da dieses Talent vorhanden ist. Und dass sie jetzt einfach den nächsten Schritt bei uns machen müssen. Die Konkurrenz wird groß sein, aber sie haben schon in den Trainingslagern jetzt angedeutet, dass eine Menge Talent in ihnen steckt und vielleicht geht es noch schneller, als man denkt. Schneller als man denkt. Genau, das wollen wir alle, darauf hoffen wir alle. Das Problem ist, die letzten Wochen und ja eigentlich Monate waren eher das Gegenteil zu verzeichnen. Und das hat dazu geführt, dass es massive Diskussionen gegeben hat, wofür steht der VfL Wolfsburg überhaupt? Und was ist die Identität, die DNA? Worauf können wir uns berufen? Was ist der VfL? Und von außen muss ich, glaube ich, nicht viel erzählen. Da komme ich auch gleich noch zu, wenn ich mit dem Kollegen Carsten Arndt spreche, der uns diese Eigenschaften sozusagen alle abspricht. Nichtsdestotrotz sind wir ja bereit, weil eben nicht alles rund gelaufen ist in den letzten Monaten, uns damit auch auseinanderzusetzen. Und entsprechend habe ich auch die Wölfe-Radio-Frage der Woche an euch gestellt. Und ich habe einige Zuschriften bekommen. Das war alles sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant, was da zu lesen war. Vor allen Dingen, welche verschiedenen Ansätze und verschiedenen Meinungen dort auch vorgeherrscht haben. Interessanterweise kann man es auch ein bisschen runterbrechen auf eine Sache. So ganz alles in Ordnung ist nicht, aber es ist auch nicht alles so schlimm, wie man es gerne malt. Und dafür gibt es Gründe. Zum Beispiel hat mir Alleralf geschrieben, User Alleralf. Er schreibt, paradoxerweise ist eigentlich alles ausreichend prima beim VfL. Schaut man sich andere Vereine an, so sind die Problempunkte dieselben. Siehe Wappen beim VfB oder die orange Trikotfarbe bei Werder. BVB Ultras beklagen Kommerz und schlechte Stimmung, Ausrufungszeichen, in der gelben Wand. Unser Problem ist die unentwegt schlechte Presse, egal ob TV oder Sportbild. Da gibt es halt nur die Guten und die Bösen und irgendwann glaubt man's selbst. Soweit User Alleralf. User Nick mit 2 K am Ende schreibt mir, ich denke, der VfL hat eine Identität, nur wird diese überall anders wahrgenommen. Die Wolfsburg-Fans selbst sehen den Club, so glaube ich, als Arbeiterverein. Außerhalb der Stadt wird diese Identität aber oftmals ins negative Licht gerückt. Da ist man dann schnell der Werksverein, der Tortenclub oder Plastikclub. Ich finde, man könnte von Seiten des Vereins noch mehr tun, um dieses Image des Arbeitervereins zu untermauern. Dieser Slogan Arbeit, Fußball, Leidenschaft wäre meiner Meinung nach perfekt dazu geeignet, eben dieses Image zu fördern. Soweit User Nick. Genau in dieselbe Kerbe schlägt auch User Lupo. Er sagt, genau ist das Thema. Arbeit, Fußball, Leidenschaft ist Wolfsburg und das seit 1945. Die Verbindung Stadtwerk-Verein ist einzigartig und von den gesamten Marketingleuten, die hier gewerkelt haben, kam nur einheitsbrei der Austauschball, aalglatt und nichtssagend ist. Er warnt aber auch davor, nämlich eine Katastrophe wäre nämlich wieder eine komplette Neuausrichtung, die niemand versteht. Man braucht eigentlich nur die Karte Stadtwerk-Verein ausspielen, denn die kann man begründen im Gegensatz zu Fußball ist alles zum Beispiel. Soweit User Lupo mit auch ja, einer deutlichen Meinung. Und zum Schluss noch Userin Beate 63. Sie sieht das ganz pragmatisch. Sie sagt, die Fans des VfL Wolfsburg identifizieren sich ganz sicher mit dem Verein, sonst würden sie gar nicht erst hingehen. Allerdings sieht sie halt auch, dass es Probleme gibt mit den, ja, vielleicht liegt es an dem einen oder anderen Spieler, der nicht alles für seinen Verein gibt. Vielleicht hat man als treuer Fan besonders in der Rückrunde die Lustlosigkeit in den Gesichtern einiger Spieler gesehen. Und ja, jeder Spieler hat das Recht, sich irgendwann sportlich zu verändern, aber was da seit Wochen läuft, ist echt das Letzte. Soweit Beate 63. Ja, und aus dieser Gemengelage formen wir jetzt mal ein Bild. Und zwar tue ich das mit meinem heute einzigen Gesprächsgast in diesem Wölfe-Radio-Spezial. Wölfe-Talk. Und mein Gast ist Carsten Arndt, Redakteur bei Eurosport.de. Er hat sich neulich für einen Artikel den VfL Wolfsburg zur Brust genommen, unter anderem wegen des Sommerwechseltheaters und der Situation, dass möglichst viele Spieler den Verein noch verlassen wollen. Und wie das so meine Art ist, lade ich auch gerne die stärksten Kritiker des VfL ein. Denn ja, mit Dreck schmeißen können viele, aber sich dann stellen und auch was dazu sagen und die Thesen vertreten, das tun nur wenige. Und deswegen sage ich danke, Carsten, dass du heute dabei bist. Hallo. Hi Lenny, grüß dich. Servus. Ja, servus auch. Da merkt man gleich, wo es hingeht, nämlich in den tiefen Süden nach München. Bevor wir loslegen mit der Fragerunde, möchte ich gerne alle auf einen Stand bringen. Und zwar möchte ich gerne ein paar Zitate vorlesen, die du gebracht hast in deinem Artikel. Und zwar schreibst du dort, der Club aus der Autostadt kämpft mit Imageproblemen, dem Ausbleiben von Fans und hat keine eigene DNA. In naher Zukunft ist keine Besserung in Sicht. Und etwas weiter im Text, Spielern und Fans fällt es schwer, sich mit dem Club zu identifizieren. Eigene Werte, die die Wölfe-DNA bilden, existieren nicht. Keine echte Liebe, kein Mir San Mir. Das ist ganz schön starker Tobak, wie ich finde, Carsten. Und deswegen frage ich dich ganz direkt, was hast du denn für ein Problem mit dem VfL Wolfsburg? Ah, das ist natürlich gleich eine sehr, sehr schöne Einstiegsfrage. Prinzipiell habe ich natürlich überhaupt kein Problem mit dem VfL, im Gegenteil. Für mich ist nur das Thema, was mich jetzt schon länger beschäftigt und was man immer wieder sieht. Es war ja auch im letzten Jahr beispielsweise der Fall, dass in der Champions League, selbst in den großen Spielen, die Zuschauer ausgeblieben sind, gerade mal gegen Real Madrid das Stadion voll geworden ist, selbst Klaus Allofs sich ja, sage ich mal, fast schon drüber lustig gemacht hat. Und ich sehe ja das Problem da drin, in dieser Identität, in der fehlenden Identität eben begründet. Und zwar bin ich der Meinung, dass ja der VfL Wolfsburg im Gegenteil zu vielen anderen Mannschaften eben nichts hat, was ihn speziell auszeichnet. Ich sage jetzt mal, der TSV 68 München ist ein Chaos-Club. Die Bayern sind der Rekordmeister, Dortmund hat echte Liebe, jeder hat so irgendwie was, St. Pauli ist vielleicht der Kiez-Club, jeder hat so irgendwie ein bisschen was. Wolfsburg ist, ja, ist der VW-Club, möchte das aber ja irgendwie eigentlich gar nicht sein. Was sich für mich dann eben daraus dann zustande kommt, dass es schwierig ist, mit den Fans bzw. die Fans zu erweitern. Jetzt kann ich dir aber sagen, dass man in Wolfsburg eigentlich gar kein Problem damit hat, auch als VW-Club bezeichnet zu werden. So ist es nun mal. VW ist der hundertprozentige Eigentümer. Und die Symbiose aus Stadt, Werk und Verein ist einzigartig in Deutschland. Deswegen haben wir da eigentlich gar kein Problem. Wenn ich kurz einhaken darf. Ja, klar. Es mag sein, dass das vielleicht so innerhalb des Bereichs Wolfsburg oder wie du das auch sagst, innerhalb der Stadt und innerhalb des, dass diese Symbiose da ist. Die wird aber nach außen hin dann aus meiner Sicht zu wenig repräsentiert. Wenn ich sage, ich bin von mir aus sogar stolz drauf, der VW-Club zu sein, warum gehe ich dann nicht auch wirklich offensiv damit um? Also ich sage jetzt mal so ganz plakativ, gut, ich sage jetzt, wir machen irgendwie, wir sponsern Tuning-Shows, wir machen in der Halbzeitpause irgendwelche verrückten Autosachen, wir gehen offensiv wirklich an. Ich meine, ich sage jetzt, es gibt ja zum Beispiel wirklich eine große Zahl an Autofreaks und Fans. Vielleicht kann man an die vielleicht irgendwie noch ein bisschen offensiver auch rantreten und sagen, hier, wir sind VW-Club, wir sind ein geiler Club, wir spielen Bundesliga. Habt ihr nicht vielleicht auch Bock, sich wirklich ein bisschen mehr Richtung Fußball zu orientieren? Klar kann man die Vorschläge aufnehmen. Ich frage mich nur, wie viel deutlicher kann man symbolisieren, dass man zu VW gehört mit der Trikotwerbung und dass man in der Volkswagen Arena spielt. Aber das nur by the way. Ich wollte nochmal zurückkommen auf die Geschichte mit den Fans und dem angeblich geringen Zuspruch. Da muss ich dich leicht korrigieren, was die Champions League angeht. Auch im Spiel gegen Manchester United war das Stadion voll. Und der VfL Wolfsburg hat in der Bundesliga-Saison in der abgelaufenen einen Zuschauerdurchschnitt bzw. eine Auslastung gehabt von knapp 97%. Da frage ich mich, worüber reden wir denn hier eigentlich? Ja gut, das ist natürlich das Thema, dass man dann wieder davon sprechen kann, dass es auf die logischerweise auf die Gegner ankommt, was bei vielen anderen Vereinen nicht anders ist. Allerdings, ja, sage ich mal, ist halt der Unterschied, dass gerade Wochenende und unter der Saison, also ich meine, ein Champions-League-Spiel ist bei den anderen Vereinen, sei es jetzt Dortmund, Bayern und so weiter, wie sie alle heißen, auch unter der Saison, unter der Woche ausverkauft. Und das ist halt beim VfL absolut nicht der Fall gewesen, im letzten Jahr zumindest. Aber könnte es nicht auch sein, dass das an den Städten liegt, die ja durchaus mal ein bisschen größer sind als Wolfsburg? München, Dortmund müssen wir nicht drüber reden, vom Einzugsgebiet erst recht nicht. Ja, und bei Wolfsburg knapp über 120.000 Einwohner, davon arbeitet die Hälfte sozusagen bei VW. Drei Schichten sind betroffen, gerade auch unter der Woche. Das sind Argumente, die du bei der Auslastung dann letztendlich nicht gelten lassen würdest, höre ich so raus. Doch, natürlich. Also es ist nicht so, dass ich das nicht zählen lassen würde, auf keinen Fall. Klar, Schichtbetrieb ist sowieso ein Thema. Mir geht es nur darum, es ist ja nicht so, das Kreuz kommt, ist ja nicht aus der Luft gegriffen. Auch ein Klaus Allofs war ja eben wirklich, um das nochmal zu zitieren, er hat ja gemeint, er musste irgendwie mit dem Fernglas gucken, um die Fans zu finden, so ungefähr im Stadion. Auch er ist ja irgendeinerweise enttäuscht gewesen. Das muss ja irgendwer kommen. Wenn er weiß, dass nicht mehr drin ist, dann wäre er auch nicht so enttäuscht gewesen. So ist jetzt mein Eindruck von außen, also es ist ja nicht so, dass ich irgendwie jedes Wochenende in Wolfsburg bin, muss ich ja eingestehen, aber das ist so der Eindruck, den ich von außen habe. Ja, schön, dass du es ansprichst, das geht so ein bisschen in die Richtung meiner nächsten Frage, denn in deinem Artikel hast du nicht nur über den Verein und die Fans letztendlich dein Urteil gefällt, sondern auch über Wolfsburg, die Stadt an sich, nämlich die Stadt Wolfsburg gehört nicht zu den schönsten Deutschlands. Das hast du da angeführt. Da frage ich dich natürlich gleich ganz direkt, warst du denn überhaupt schon mal da und wann? Ich war einmal da, ja. Das dürfte jetzt, lass mich nicht falsch sagen, 3 oder 4 Jahre her gewesen sein, hatte meine Besichtigung im VW-Werk. Ja, das war allerdings, muss ich auch gestehen, meine bisher einzige Reise nach Wolfsburg. Okay, da fange ich jetzt nicht an mit dem Argument fundiertes Urteil oder so, sondern frage mal in die Richtung, das, da leben wir ja schon ein bisschen länger mit. Wolfsburg, gerade auch was den Standort angeht, wird immer gerne etwas ja kritischer beäugt, bisschen mehr belächelt letztendlich auch, gerade was so die Verpflichtung bei Spielern angeht, fühlen die sich da wohl und so weiter und so fort. Das scheint immer bei uns ein bisschen mehr Thema zu sein. Findest du denn so Städte wie Gelsenkirchen, Dortmund oder Gladbach denn so viel schöner? Nein, auf keinen Fall. Aber da kommen wir wieder in die Richtung Identität zurück. Also von den Städten her würde ich sagen, nimmt sich da nichts. Wobei natürlich immer noch bei Dortmund und Schalke gibt es ja die Möglichkeit noch in Düsseldorf, was ja auch viele nutzen, dann in Düsseldorf zu wohnen. Aber da kommt dann wieder das Thema Identität zurück. Klar haben die Vereine wie Schalke, Dortmund auch keine schönen Städte um sich rum oder so, aber dort ist natürlich dann eben dieser Bonus, dass man sagt, ich will bei diesem Club spielen. Und dieser kleine Standortnachteil, sage ich jetzt mal, den hat der VfL und sei es jetzt vielleicht auch nur, wie du jetzt auch sagst, was sich halt mit der Zeit so als Vorurteil auch gebildet hat. Und dadurch, dass heutzutage, muss man ja fast auch so böse mittlerweile schon sagen, dass es auch gerade das Thema irgendwie, wie vermarkten sich Spielerfrauen und so weiter, immer ein größeres Thema wird, wie man es bei Mario Götze oder auch André Schürrle sieht, dass dort natürlich dann Wolfsburg wenig, ja, ich soll jetzt sagen, wenig Euphorie auslöst. Aber ist der Vergleich nicht per se erstmal unfair? Du hast in deinem Artikel auch Köln, München herangezogen als Vergleichspunkte mit Wolfsburg. Umgekehrt käme keiner auf die Idee, München mit New York, Paris oder London zu vergleichen. Ich meine, Wolfsburg mit München, mehr Äpfel mit Birnen geht ja nicht. Ist das nicht unfair aus deiner Sicht? Nee, also man muss ja in gewisser Weise muss man ja vergleichen. Man muss ja überlegen, warum ist die Situation so, wie sie jetzt ist, sage ich jetzt mal, dass eben wieder vermehrt die Spieler sich verabschieden oder beziehungsweise verabschieden wollen. Und da muss man ja irgendwelche Vergleiche ziehen. Warum ist das der Fall und warum ist das nicht der Fall? Und da kommt man eben aus meiner Sicht eben auch auf diesen Standort Wolfsburg, der eben, sei es jetzt vielleicht sogar auch unberechtigterweise, aber eben dieses leicht biedere Image eben anhaftet. Dann kommen wir doch nochmal drauf, auch gerade was so den Slogan oder die DNA oder den Leitsatz angeht. Du hast es in deinem Artikel ja auch erwähnt, habe ich ja vorhin vorgelesen. Dem VfL fehlt so etwas wie echte Liebe sozusagen. Jetzt ist es ja so, dass dieser Satz ja nicht von irgendwo herkommt oder gar schon Generationen beim BVB überdauert, sondern das ist ein Marketing-Gag. Genau, ein Marketing-Slogan. Ein Marketing-Slogan. Entwickelt zur 100-Jahr-Feier des BVB 2009. Da muss ich selber mal nachgucken. Und als ich danach geguckt habe, habe ich bei ganz, ganz vielen Fans aus Dortmund festgestellt, zu dieser Zeit, als der eingeführt wurde, gab es Widerstände. Man wollte den gar nicht so sehr. Das zum Thema Identifikation mit einem Slogan. Und wenn ich mir die Spieler angucke, Stichwort Mkhitaryan oder auch Gündogan, das sind ja Sachen, die letzte Saison schon sozusagen auch hochgekocht sind. Das machte jetzt nicht den Anschein, dass diese Spieler nur aufgrund der echten Liebe und dass es in Dortmund so großartig ist, unbedingt für diesen Verein bis zur Rente spielen wollen. Und da frage ich mich, ist das nicht eine heuchlerische Diskussion, wenn das bei diesen Vereinen alles so ja als normal durchgeht, aber letztendlich, wenn es um den VfL geht, ein Kritikpunkt ist? Auch das sehe ich ein bisschen anders. Also ich spreche jetzt auch nicht beim BVB. Also man kann dem BVB ja nicht absprechen, dass da sehr viel dahinter steckt. Und klar wurde dieser Slogan wurde natürlich entwickelt und der wurde aber auch aus einem gewissen Grund entwickelt, weil er eben schon auch zu diesem Club passt. Spieler wie Mkhitaryan ist für mich jetzt auch kein klassischer BVB-Spieler. Es war ein Spieler, wo sich schon abgezeichnet hat, damals, als er kam, gab es ja ein ähnliches, ja, sage ich jetzt mal, Tohuwabohu, wie es jetzt bei seinem Abschied zu Manchester gab. Dasselbe gab es im Endeffekt andersrum auch. Also es war so ein bisschen, auch aufgrund des Beraters, ein bisschen abzusehen, dass es für ihn eher eine Durchgangsstation ist. Vereine, aber ich meine jetzt, ich rede von Spielern wie Marco Reus oder man merkt jetzt auch wieder ein bisschen an Mario Götze, dass da schon dieses Gefühl da ist, was eben auch entsprechend zu diesem Slogan passt. Wer ist denn für dich ein klassischer BVB-Spieler? Mats Hummels? Marco Reus. Marco Reus, den man beim BVB in der B-Jugend vom Hof gejagt hat, weil er angeblich zu schlecht war, um ihn dann für teuer Geld von Borussia Mönchengladbach zurückzukaufen. Aber ich wollte eigentlich noch was ganz anderes fragen, so in die Richtung Spieler möchte gerne den Verein wechseln. Da hast du mich durch den Mkhitaryan jetzt gerade auch nochmal drauf gebracht. Nämlich, wenn man das mal heranzieht und zum Beispiel Spieler wie Kevin De Bruyne, Naldo, Ivan Perisic oder Luis Gustavo, wenn die den Verein verlassen wollen, dann wird das dem VfL Wolfsburg oder auch der Stadt, dem Standort, weiß ich was, negativ ausgelegt. Wenn man das sieht, dass ein Gündogan, ein Hummels, ein Kagawa, ein Mkhitaryan vor allen Dingen jetzt auch das tun möchte, den BVB verlassen möchte, dann wird das dem BVB nicht negativ ausgelegt. Woran liegt das aus deiner Sicht? Ja, ich würde da wieder zum ursprünglichen Thema ein bisschen zurückgehen. Es gibt für mich auch dadurch, dass eben so ein bisschen dieses, aus meiner Sicht eben diese gewisse Identität oder diese Richtung fehlt, in der man sich klar positioniert, gibt es für mich auch nicht diesen klassischen Wolfsburg-Spieler. Also gut, man könnte jetzt vielleicht ein bisschen weiter zurückgehen. Irgendwie, mir würde jetzt noch irgendwie vielleicht Roy Präger oder so einfallen. Aber aktuell ist für mich dort kein Spieler, wenn jemand mich fragt, wer ist denn so ein typischer Wolfsburger, tue ich mir persönlich sehr schwer, vielleicht Diego Menalio noch, der aktuell ja irgendwie auch eher einen schweren Stand hat. Aber so, diese Person gibt es eben nicht. Und da wären wir wieder bei dem Anfangsproblem, wo ich eben glaube, dass der VfL so ein bisschen in so einem Teufelskreis steckt. Da muss ich selbstverständlich naturgemäß widersprechen. Wir haben natürlich mit Spielern wie Marcel Schäfer, der schon ja Rekordspieler ist und ganz lange dabei, mit Maxi Arnold Spieler, die durchaus typische Wolfsburg-Spieler sind, Robin Knoche sei noch zu nennen. Aber kommen wir nochmal zu Julian Draxler. Er steht ja so ein bisschen stellvertretend oder sinnbildlich für die gesamte Situation und auch für das ja Image, was du ja die ganze Zeit auch beschreibst, was der VfL außerhalb von Wolfsburg letztendlich auch hat. Die Frage ist halt, es ist ein bisschen Zeit jetzt ins Land gegangen, seitdem Ich will weg-Interview. Du hast damals auch einen Kommentar dazu verfasst. Wie beurteilst du die Situation im Moment? Also aktuell ist ja wirklich so ein bisschen Ruhe da. Also was mich überrascht, ehrlich gesagt schon. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so schnell die Ruhe da ist. Ich muss sagen, da haben, glaube ich, die Verantwortlichen des VfL sehr, sehr gut das Ganze gehandhabt. Soweit ich das jetzt mitbekommen habe, innerlich schon oder intern schon ziemlich den Finger drauf gegeben. Aber nach außen hin ja auch demonstriert, dass es beispielsweise keine größere Strafe geben wird und dass man das Ganze jetzt nicht überbewerten will und dass Julian da auch ja nicht perfekt gehandelt hat, aber man ihm deswegen nicht böse ist. Also das hat mich sehr überrascht, muss ich sagen. Ich bin mir trotzdem noch nicht hundertprozentig sicher, ob er tatsächlich bleiben wird. Mein Gefühl könnte sein, dass nach wie vor Arsenal ist interessiert. Das ist kein Geheimnis. Jetzt auch nochmal zum Saisonstart wieder verloren. Der Druck auf Arsène Wenger wird auch wieder enorm groß, da er wieder nicht großartig eingekauft hat. Ich würde es mir wünschen, tatsächlich, dass er bleibt, auch um das Thema mal wieder zu zeigen, dass auch der Verein vielleicht mal am längeren Hebel sitzt oder sich durchsetzen kann. Aber ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht hundertprozentig sicher, dass das Thema schon durch ist. Ja, du hast geschrieben, dass der Verein hart bleiben sollte, aber das wird nicht passieren, weil der Spieler am längeren Hebel sitzt. Jetzt sieht es so aus, als würde es ja doch passieren. Wie gesagt, also wenn es tatsächlich so kommen würde, würde mich das tatsächlich überraschen, ja. Also ich bin da ein bisschen so von dieser Hängepartie wie bei Kevin De Bruyne ausgegangen auch, bei dem sich auch ursprünglich hieß, er darf nicht gehen und sich das dann doch relativ zügig noch oder relativ kurzfristig noch ergeben hat. Und das ja eine Thematik ist, die schon länger irgendwie durch die verschiedenen Vereine sich auch zieht, dass Spieler anfangen, auch durch ihre Berater erheblichen Druck darauf auszuüben, beispielsweise dann sogar mit Trainingsboykott drohen etc. Deswegen, wenn es tatsächlich so kommen sollte und er bleibt, wie gesagt, würde ich mich drüber freuen, weil es ein gutes Zeichen wäre. Noch glaube ich noch nicht hundertprozentig dran. Bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich mich natürlich ein bisschen umgeschaut und wollte so sehen, was du sonst noch so treibst. Und dann aber auch bei Twitter. Und da habe ich gesehen, dass du großer Fan der Offenbacher Kickers bist. Stimmt das? Das ist richtig, ja. Das heißt, du bist gebürtig aus Offenbach oder wie kommt man als Münchner oder jetzt Wahlmünchner dazu? Ist ja eher ungewöhnlich. Ich bin gebürtig aus Hessen und mein kleiner Bruder hat in der Jugend beim OFC gespielt. Deshalb war ich dann auch oft am Biberer Berg und also nicht nur zu spielen, sondern vor allem eben auch außerhalb der Spiele, wenn er dort Training hatte und so. Und dann bin ich so zu dem Verein gekommen, der eben sich da aus meiner Sicht wahnsinnig toll präsentiert hat für mich damals. Und seitdem hänge ich da dran und bin vermutlich so in München auch mit der Einzige, der so denkt. Das glaube ich gerne, deswegen stelle ich jetzt gleich auch mal eine ketzerische Frage. Ja, darauf habe ich jetzt gewartet, ja. Ja, warte erst mal ab. Ich formuliere es mal so, wenn jemand als Journalist Fan von so einem herabgewirtschafteten Traditionsverein wie den Offenbacher Kickers ist, ich sage es jetzt mal despektierlich, dann hat man grundsätzlich ein Problem mit dem VfL Wolfsburg oder mit einem Verein wie dem VfL. Was sagst du dazu? Dem würde ich tatsächlich sehr widersprechen. Ich bin beispielsweise auch nicht der Meinung, dass, also ich bin auch kein wahnsinniger Hasser, sage ich jetzt mal, zum Beispiel von RB Leipzig. Auch da, finde ich, kann man einiges Positives rausziehen, auch wenn natürlich das nochmal eine ganz andere Tragweite jetzt halt hat, als beispielsweise der VfL natürlich, weil es im Endeffekt letztendlich schon ein gewisses Marketing-Team ist. Allerdings sehe ich da auch positive Sachen drin. Also ich bin wirklich nicht, dass man sagen könnte, ich bin generell gegen, wie manche es nennen, die Plastikclubs. Mit wem ich zum Beispiel, ich sage jetzt auch aus Fansicht, nicht unbedingt aus Autorensicht, sondern aus Fansicht auch, mir wiederum zum Beispiel, ich kann mit der TSG Hoffenheim relativ wenig anfangen, weil dort der Weg einfach irgendwann, der ursprünglich geplant war und groß angekündigt wurde, verlassen wurde. Wenn RB Leipzig den Weg, den sie bis jetzt gehen, weitergeht in der Form, was man natürlich nicht sicher sein kann, hätte ich da auch wirklich nichts gegen einzuwenden. Im Gegenteil würde ich mich darüber freuen, dass auch im Osten, wo auch die Stadt Leipzig wahnsinnig hinter dem Fußball steht, wenn dort auch wieder ein Stand Bayern sich längerfristig etabliert. Das ist ja ganz interessant. Du bist ja nicht der Einzige, der den VfL Wolfsburg in einen Topf wirft, wie zum Beispiel... Nein, Moment. Ich habe ja gesagt, da gibt es definitiv Unterschiede. Also da will ich mich jetzt nicht drauf einlassen, dass ich die in einen Topf werfe. Das wäre zu viel gesagt. Okay, gut, weil das nur eben so klang. Denn der VfL Wolfsburg hat natürlich aufgrund seiner Geschichte und seines Werdegangs wenig zum Beispiel mit Vereinen wie RB Leipzig oder auch Hoffenheim gemeinsam. Ich würde trotzdem gerne nochmal von dir wissen, jetzt wo wir das alles durchgekaut haben, und zwar die ganzen, ja, sozusagen auch Nachteile aus deiner Sicht. Wenn du Klaus Allofs wärst, also in verantwortlicher Position, was wären deine Maßnahmen? Was würdest du denn machen? Gut, ich weiß, ich würde vielleicht tatsächlich auf das Thema zurückkommen, was ich vorhin mal kurz angerissen hatte, dass ich mich wirklich, wenn ich der VW-Club bin, dass ich dann aber auch wirklich zu 100% dahinter stehe. Also ich glaube nach wie vor, dass das Thema, wenn es so weitergeht wie aktuell beim VfL, dann wird es immer wieder sehr viele Hochs geben, weil ich der Meinung bin, dass Klaus Allofs sehr, sehr gute Arbeit macht. Und es wird immer wieder so kommen, dass viele gute Spieler kommen. Natürlich auch, weil ein gewisses Kleingeld da ist. Dann wird es nach oben gehen. Und sobald man in ansatzweise oben angekommen ist, wird sich die Mannschaft wieder, ich sage jetzt mal, relativ schnell, beziehungsweise nach und nach wird sich die Mannschaft wieder zerschlagen. Das Problem haben andere Vereine auch, aber vielleicht nicht in dieser extremen Art und Weise, weil eben, wie gesagt, man immer noch sagen kann, ich spiele beim BVB, die jetzt zum Beispiel auch viele verloren haben, aber da spiele ich halt beim BVB, der irgendwie für mich der Verein, der mir irgendwas gibt und dem ich was persönlich was anfangen kann. Und vielleicht würde ich dann als VfL tatsächlich sagen, ich gehe jetzt aber mit allem, was geht, auf dieses Image VW-Club. So, wir machen irgendwie Trikots im Renndesign. Wir promoten uns überall aktiv als der Vollgas-Club, so nach dem Motto, dass man wirklich sagt, okay, wir gehen jetzt voll auf dieses Image. Wird natürlich vielleicht, könntest du jetzt wahrscheinlich bestätigen, in den Fankreisen, in den langjährigen Fankreisen vielleicht nicht unbedingt auf Zustimmung stoßen. Allerdings könnte man dadurch vielleicht wirklich das Feld der Fans vielleicht noch ein bisschen breiter fächern, erweitern. Und dann durch diese Identität, die man sich da irgendwie geschaffen hat, hat man auch irgendwie einen gewissen Reiz, der vielleicht dann auch Spieler dazu bewegen könnte, länger zu bleiben. Eine Theorie von mir. Ja, ich lasse das gerne mal so stehen. Hat ja jeder das Recht, Vorschläge zu machen. Ob die dann durchsetzbar sind, ist dann nochmal eine andere Frage. Ich finde das jedenfalls alle mal besser, wenn man sich da Gedanken macht und mal einen Vorschlag macht, als von draußen immer nur drauf zu hauen und ja, alles irgendwie besser zu wissen, beziehungsweise zu sagen, ach, am besten steigt er wieder ab, euch ist eh nicht zu helfen. Insofern lasse ich das mal so stehen. Letzte Frage. Die Saison steht vor der Tür. Die Probleme bei Wolfsburg auch in Bezug des Kaders sind bekannt und dass noch einige Spieler wahrscheinlich gehen wollen oder gehen werden und noch welche dazukommen. Was glaubst du, welche Saison liegt vor den Wölfen? Ja, also ich glaube, dass es für die Champions League Plätze kann ich mir nicht vorstellen, dass es reichen wird. Gerade auch durch die ja schon in gewisser Weise Unruhen, die jetzt auch da waren. Aber nach wie vor ist die Mannschaft auf jeden Fall in der Lage, die Europa League zu packen. Und ich denke auch, dass es sich da in die Richtung hin einpendeln wird. Also ich glaube, dass es ja wieder Auf und Abs geben wird. Ich kann mir im Moment noch nicht so vorstellen, dass die Kontinuität so da ist, dass wirklich mal, sage ich jetzt mal, 7, 8 Spiele Topleistungen am Stück abgerufen werden. Da fehlt mir aktuell noch so ein bisschen der Glaube dran. Aber so um die Richtung, sage ich mal, alles ab Platz 5 bis 8 rum, ist meine Einschätzung, dürfte es hinauslaufen. Gut, nächste Woche geht's los. Sind wir gespannt. Das war Carsten Arndt, Redakteur bei Eurosport.de. Vielen Dank, dass du deine Thesen hier im Wölferadio vertreten hast. Gerne. Ciao. Und damit ist der Prolog für das Wölferadio für die kommende Saison zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr Anregungen habt, wie immer, gerne schreiben bei wolfsblog.de logischerweise oder auch bei Facebook. Alles, was ihr zur Sendung wissen wollt, stellt gerne Fragen oder schickt mir eure Meinung. Ja, da haben wir jetzt ordentlich diskutiert über das Thema Identität. Was zeichnet den VfL aus und was eben nicht? Durchaus kontrovers, wie ich finde. Jetzt soll aber auch gut sein und wir konzentrieren uns wieder auf Fußball. Und ich hoffe, dass wir mit Fußball ganz deutlich wieder bessere Schlagzeilen schreiben. Dazu ist jetzt ein bisschen Aufbruchsstimmung nötig. Der Transfer von Mario Gomez, um da den Kreis zum Anfang zu schließen, könnte so ein Aufbruchssignal sein. Jetzt geht es auch vor allen Dingen auch darum, wie sich Julian Draxler zeigt und vielleicht auch positioniert und vielleicht auch nochmal äußert, denn das kann eigentlich nicht das Ziel sein, da jetzt eine Wand aufzubauen zwischen den Fans, die einen die ganze Saison eigentlich unterstützen sollen, und dem Spieler. Da ist vielleicht auch nochmal Vermittlungsgeschick gefragt. Ich hoffe, das wird noch passieren bis zum ersten Heimspiel gegen Köln. Jetzt gilt es erstmal im Pokal, den Einzug in die nächste Runde zu sichern. Es wäre eine Katastrophe, wenn das schief gehen sollte, aber warum sollte es schief gehen? Ich bin mir ganz sicher, die Jungs werden das reißen am Samstag beim FSV Frankfurt. Und ja, dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder mit der tatsächlichen Einführung, mit der Folge 1 regulär für das Wölferadio, dem Bundesliga-Start. Und ich hoffe, dass ihr alle mit dabei seid. In diesem Sinn, ihr kennt das, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der Fall. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. Immer nur du. Immer nur du. Nur der VfL. Für Wolfsburg mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der VfL. Immer nur du, immer nur du. Immer nur du, immer nur du, immer nur du. Nur der VfL.